Liebste Gemahlin, Herzensweiberl, ich kann da nichts davor. Keine Entschuldigung, ich habe es nur dir zu verdanken, wenn ich am Ende ohne Dienstboten bin. Vorgestern hast du den Hausknecht fortgejagt. Ja, weil ich eine Eigenschaft an ihm entdeckt habe. Er war Zigarrendieb. Wegen ein paar elende Zigarren. Na, erlaub du mir, Engel, meine Zigarren kosten 125 Gulden, sind also nicht elend. Das Elend ist nur, dass die Gulden so teuer sind. Na, aber hättest du die Sali nicht fortgeschickt, wären wir nicht in Verlegenheit. Aber da war ja keine Ruhe. Fort hat sie müssen, die Sali. Und warum? Weil du ihr die Wangen gestreichelt hast. Ich? Na, da wirst du dich irren. Ich hab's doch selbst gesehen. Wie doch die Frau nach dem Schein urteilt. Willlose Handbewegung, unabsichtlicher Dienstbot, zufällige Durchkreuzung der Handbewegungslinie durch die übers Zimmer, schusselnde Dienstbotenwange. Na, da muss man doch nicht gleich eine Intention drin suchen wollen. Oh, deine Freundlichkeiten kennt man schon. Na, ich hab nie einen bevorzugt. Ich bin gegen alle Dienstboten gleich. Wann's sauber sein. Hast du schon Kommission gegeben? Ja, freilich, Engel. Die Kreidlerin wird uns gerne schicken. Wer denn eher, Kreidlerin? Man bezieht die Domestiken jetzt aus anständigeren Quellen. Man schickt ins Dienstvermittlungskontor. Ja, und meinst du, dass die aus dem Kontor besser sind? Möglich. Aber wir haben von der Kreidlerin schon recht anständige Dienstboten gehabt. Schau, so eine Kreidlerin... Schon wieder? Mann, gewöhn dir endlich diese gemeine Redeweise ab. Was würde mein seliger Vater, der verstorbene Professor, sagen, wenn er von dort aus hören könnte, was er für einen ordinären Schwiegersohn hat. Also ich weiß nicht, Engel, ich finde, dass du heute recht ein zwiderer Engel bist. Schweig! Du weißt, dass ich als Tochter deinem guten Haus an Bedienung gewöhnt bin. Wenn ich nicht in einer halben Stunde ein Dienstmädchen habe, so verlasse ich dein Haus und ziehe zu meiner Tante. Oh, mein Vater Professor, warum musstest du so früh sterben? Also manchmal rätst Engel, als ob ich ihn umgebracht hätte. Meinetwegen könnte er noch lang Professor sein. Jetzt zögere nicht! In einer halben Stunde längstens muss die Person da sein! Merkt ihr das? So eine prächtige Frau. Eine saubere Frau. Eine junge Frau. Eine superbe Frau. Aber mir geschieht so leichter, wenn sie aus dem Zimmer geht. Nicht etwa, als ob ich keine Inklination zu ihr hätte. Oh nein, konträr! Sie hat nur einen für mich schrecklichen Föller. Sie ist aus einem guten Haus. Und das geniert mich, das beengt mich, ich stich ab gegen sie. Oh, es ist was Unangenehmes, wenn man mehr in der Niedrigkeit ist und man muss immer emporblicken zur Stufe, auf der die Frau steht. Es tut einem moralisch das Knack weh. Na, und wenn die erst wisst, die überbüdete Professorstochter, dass meine Eltern Schuster waren und dass ich selber, oh gut, wenn das wer hört, ein Hausknecht gewesen bin, das sind die früheren Verhältnisse. Das Fatale bei den früheren Verhältnissen ist, dass später aufkommen tun. Das war grässlich. Ich werde mich jetzt anziehen und unterwegs ein Glas Wein trinken. Vergiss es nur am leichtesten, dass ich eine Frau aus einem guten Haus habe. Der Tempel, raubst viel Geschöpfen Herzensruh. Ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt, da konnte ich lachen und scherzen. Die Herren waren alle in mich verliebt, auch sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält. Die Sehnsucht, noch der Theater Welt. Die Sehnsucht nach der Theater Welt. Ich tat den Schritt, doch welch Gewinn, man zahlte keine Gage, auch blühte meinem Liebessinn manch kränkende Blamage. Tja, Liebhaber, Helden, die waren mir hold. Es sagte ein jeder, ich schwöre dir treu und treu, jetzt war wie Gold. Doch's Gold war mir nur Chimäre. So hart in Liebe und in Geld. Getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Getäuscht, getäuscht mich die Theaterwelt. Es ist ein ungeheurer Sprung von der Kugel, wo der Sporherd steht, bis auf die Bretter, wo die Lorbeerkränze blühen. Ich hab ihn riskiert, um mich aufs höhere Drama zu werfen. Die Jungfrau von Orléans war meine erste, höchst gewagte Leistung. Der Erfolg war täuschend, glänzend. Ich hab dann aller seelentäglich dem Müller sein Kind gehustet und ich schmeichle mir, dass dieses hektisch aufgeschossene Kind noch von keiner so gehustet wurde. Aber was hab ich gehabt davon? Gagenzahlen war bei diesen Direktionen nicht üblich. Und wegen mir konnte man nicht abgehen von diesem Grundprinzip. Es kommt viel wenig darauf an, was man leistet. Vielmehr darauf an, wo man es leistet. Ich habe es leider nie zu einer guten Bühne bringen können. Eine gute Bühne, das ist nämlich die, wo in jeder Loge ein Millionär und auf jedem Fauteuil ein Kapitalist sitzt. Ja, da hat man doch Hoffnung, die sich dann und wann zur Möglichkeit, manchmal sogar bis zur glänzenden Aussicht steigert. Aber nur auf Lorbeer reduziert sein? Das kann einer ehemaligen Köchin, die den praktischen Wert der Lorbeerblätter als einen das Kuttelkraut kaum überragenden kennt, unmöglich genügen. Nein, ich kehre wieder zu den Fleischtöpfen Ägyptens, zu meinen früheren Verhältnissen zurück. Meine Freundin, die Professorstochter, die mich so oft ihr Herz verschenkte, folglich unzählige Male mit ihrem Vertrauen beehrt hat, ist im Laufe der Jahre eine junge Frau geworden. Soll sie sich deshalb das Herz abgewöhnt haben? Eine Ahnung sagt mir, bei ihr kann ich wieder ein glücklicher Dienstbot werden. Man kommt, siehst's. Wer ist denn da? Ah, eine Dame? Zu wem wünschen Sie? Sie kennt mich nicht. Meine Toilette ist zu freienhaft. Gnädige Frau! Was sehe ich? Das ist ja die Bett! Ja, Peppi Amsel, ehemals Köchin beim Herrn Papa, dem seligen Professor, jetzt stabile erste Liebhaberin bei ambulanten Bühnen. Du bist beim Theater? Ja, aber eigentlich nur noch, um es für immer zu verlassen. Ja, deshalb war auch mein erster Weg zu Ihrer Frau Tant und mein zweiter Weg zu Eurer Gnaden selbst, weil die mir nämlich gesagt hat, dass Sie einen Dienstboten brauchen. Ich habe eine fortgeschickt, die mir in dem Grad missfiel, als sie meinem Mann zu sehr gefiel. Nicht möglich. Kann man einen Dienstbot auch nur bemerken, wenn man eine solche Gemahlin hat? Schmeichlerin, du kennst die Männer nicht. Das kennt die auch Schmeichlerin sagen. Es ist mir doppelt lieb, dass gerade du. Ich bedarf einer Vertrauten. Könntest du gleich hier bleiben? Ja, freilich. Das ist prächtig. Jetzt sind Sie meine gnädige Frau. Ach, leider, Frau. Wo sind die goldenen Zeiten der Freiheit? Und mein Mann hat große Fehler. Fehlerfreie Männer gibt es nicht. Da hast du entweder ledig bleiben oder einen nehmen mit die Fehler. Mein Mann besitzt für mich zu wenig Geist. Er ist offen gestanden etwas dumm. Ist er reich? Hast du je einen armen Holzhändler gesehen? Reich und dumm. Sie sind ja ein Glückskind. Er ist aber dabei auch rätselhaft, beinahe unheimlich. Trotz seiner Boniertheit kommt es mir vor, als verheimlicht er mir was. Was könnte das aber sein? Ich kann mir nichts anders denken als ein Verbrechen. Ich kriege eine Gänsehaut. Er ist unruhig, meidet den Umgang, flieht die Bekanntschaft. Das haben ja viele Verbrecher an sich, und aber... Und im Schlaf! Schnarcht er vielleicht? Nicht immer. Übrigens kann das auch mancher Unschuldige perfekt. Er spricht häufig im Schlaf. Nicht gerade deutlich. Aha, nur so. Ja, das heißt dann für gewöhnlich, es ist eine Hitze nicht zum Aushalten. Es könnte aber auch heißen, wenn es entdeckt wird, bin ich verloren. Und mir hat es beinahe so geklungen. Beppi, wenn er am Ende einen Mord... Nein, das gewiss nicht. Das müsste nur ein sehr alter Mord sein, der von den Neuen ist überall der Täter bekannt. Sei es was immer. Du, meine erprobte Vertraute, musst mir behilflich sein, das Geheimnis zu erforschen. Und spionieren, das ist mein Fach. Und nun komm, Hilfe bei der Toilette. Ich habe doch noch andere Dinge, eine Menge zu vertrauen. Die Rasse guter Menschen ist noch lang nicht ausgestorben. Doch wenn's doch böse Leid oft verlebt und verdurmt. Man hat Geld von der Geschäft an der Besuch, der Mann tragt mit redlichem Sinn Kompanieschaft, der Mann. Er sagt, er hat Vermögen, versteht alles aus dem Grund. Man schließt ab, jetzt kommt's Geschäft durch ihn etwas am Hund. Manchen Missgriff zwar kennt er noch gut machen wohl, doch der Rat nährt fremd. Dass er in die Schweiz flüchten soll. Ja, nimm's Rest aus der Kasse und tags drauf ist er weit. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Man lernt eine kennen, die der Himmel schön schuf. Sie ist grad kein Muster, aber besser als ihr Ruf. Man denkt sich, wann ich ihre Liebe erst hab, da gewinn ich für immer ihr den Flattersinn ab. Doch da kommen zwar, wir schon fast völlig war brav, tun sich ausgeben bei ihr für Baron und für Graf. Und richtig die Gebesserte lasst sich betören. Verlost den Getreuen und nehmt an von der Herren. Ohne Zweifel hat's den Schritt 100 Mal schon bereit. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. So gibt's viel gute Menschen, aber grundschlechte Leid. Grad so war ich ein Opfer der Freundschaft und Liebe. Mein großartiges Materialgeschäft konnte in dieser materiellen Zeit durch einen allein nicht heruntergebracht werden. Ich habe mir einen Kompagnon genommen und das Tschalle-Gehen war dadurch ermöglicht. Nach Kriegergebrauch habe ich mir zwar einen Notpfennig von 10.000 Gulden gerettet, aber es hat mich doch so angegriffen, dass ich eine Badkur habe gebrauchen müssen. Natürlich keins von den ersten renommierten Bädern, denn das wäre ja aufgefallen bei einem eben erst Vergleichsverfahren wordenen. Nein, ich bin in ein kleines Bad, in ein unentdecktes. Das heißt, sie haben erst einen Doktor entdeckt, der hat ihnen durch chemische Analyse entdecken müssen, dass ein Kubikmeter von ihrem Geschwab jetzt 3,5 Gramm Jodkali an 91 Hektoliter Kohlensäures Natron und 4,38 Milligramm Schwefelsupplemat enthält. Folglich allen übrigen Bädern vorzuziehen ist, bei welchen durch mineralischen Hydropepsin das Kalzinierungsferment mehr oder minder neutralisiert und dadurch offenbar die Heilkraft um 7,3/16% bei Unterleibskrankheiten sogar um 9,11/18% vermindert wird. Wer daran zweifelt, dem bleibt es unbenommen, seine eigenen Untersuchungen zu machen. Da bin ich hin und war wirklich überrascht. Es war zwar alles schlecht, aber teuer, wie in die berühmtesten Badeorte. Auch für Unterhaltung war gesorgt, das Theater war klein, die Künstler gar nicht. Das heißt, es waren keine eigentlichen Künstler, nur so Spüler, damit da oben auf dramatisch hin wird und damit man etwas deprimiert und mit geringeren Anforderungen ins Gasthaus kommt. Da stoßt auf einmal eine verspätete Sternin erster Größe zur Trupp, als Glanzpunkt ist er um und auf der ambulanten Unterprise. Gleich nach ihrer ersten Vorstellung habe ich mir kühn den Weg zu ihr gebahnt. Es war nicht leicht, schon wegen ihrem Künstlerstolz. Sie hat sich noch viel mehr eingebüht, als wirklich dran war. Wie es schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist es anders. Ihre zweite Rolle war die Pompadour. Narziss wird überall gegeben, also haben schon viele gepompadourt, aber sowas. Na, mit einem Wort, den anderen Tag bin ich hier mit dem Ausruf Pompadour zu Füßen gestürzt. Sie hat mir schon früher Avancen gemacht, denn kokett war sie. Wir schon sind bei den kleinen Theater, bei den großen ist es anders. Wir waren Verliebte, nach einigen Tagen Verlobte, aber ohne Erfolg. Ein Boot drauf sind einige sehr reiche Ausländer ins Boot gekommen. Ich glaube, Russen und Engländer. Jeder ein gelernter Krösus. Und da ist sie mir. Wer schon singt bei den kleinen Theatern. Bei den Großen ist es anders. Da ist sie mir untreu geworden. Ich bin mit meinen Vermögensresten dann ein Weinreisender geworden. Das heißt, ich bin unstet herumgereist und habe in meiner Desperation nichts als Wein getrunken. Schuldenarrest, Unterstandslosigkeit, gänzliches Verkommen war die reizende Stufenleiter abwärts. Oh, es ist gar ein bitteres Gefühl, wenn man oft so hungrig ist, dass man vor Durst nicht weiß, wo man die Nacht schlafen soll. Ich hab das durchgemacht. Da ist mir die Idee gekommen, Hausknecht zu werden. Es ist durchaus keine schöne Idee, aber die Wirklichkeit ist noch viel wüder. So war ich Sklav, nacheinander bei zwei Herren. Das hier ist der dritte Versuch, den ich als Lichterneger mache. Und als kommt wer, mein künftiger Prinzipal. Deni Gardiner. Was steht zu Diensten? Ich. Sie haben alles, was Ihr Herz begehrt, nur keinen Hausknecht. Kurioses Subjekt. Hat man ihn vom Dienstboten kommt, da auch zu mir gewiesen? Ja, das Hausnummer ist richtig, zweiter Stock, Namen steht keiner. Ja, ganz da. Recht, ich bin schon. Hat er seine Zeugnis? Himmel, grutzig, grutzig. Ja, was haben denn die Türken da, dass es nicht loslässt? Ah, das ist ja der Johann, mein ehemaliger Hausknecht. Der Muffe, mein ehemaliger Prinzipal. Ist der oben auf? Hat der abgewirtschaftet. Mich treffen der Schlag. Deichsels Bursch, kennst mich nicht mehr? Sie scheinen in einem Irrtum. Ich bin nicht der, den Sie zu meinen scheinen. Man versteht ihn nicht, sonst hilfe ich dir aus dem Traum. Mein Herr, ich ersuche Sie, sich zu entfernen. Ich werde doch meinen ehemaligen Hausknecht kennen. Keine Dummheiten, Johann, sonst... Da nutzt nichts, ich komme ihm nicht aus. Na ja, ich bin's. Aber ich bitte Sie um alles in der Welt, dass kein Mensch... Also wirklich... Reich geworden ist der Kerl. Na, das ist stark. Und ich bettel Tutti. Na, da hast du aber auch je größer. Gottes Wünsch, schreien's nicht zu. Wenn ihnen meine Frau hört, ich werde des Todes. Eine Frau hast und fürchst dich vor ihr? Das söhnt mich wieder ein bisschen aus mit dem Schicksal. Hast du halt auch dein Gefried? Sie sind abermals im Irrtum. Es ist noch eine junge, schöne Frau. Und du bist ihr Mann, armer Teufel. Jetzt kriege ich direkt schon ein Mitleid mit dir. Eine Frau aus sehr einem guten Haus, eine Professorstochter. Sie kennt mein Vorleben nicht. Ich habe mich als Sohn eines Realitätenbesitzers ausgegeben, sonst besitzt ich sie ja gar nicht. Also Realitäten hast du vorspiegeln müssen, um etwas Unreales zu bekommen. Ah, es gibt schlechte Leute, besonders unter die Weibsleute. Erlauben Sie mir, Sie beleidigen meine Frau. Du bist noch der nämliche dumme Kerl, der du warst. Sie reden überhaupt in einem Ton? Ja, das Unglück hat mich so verstimmt, dass ich immer nur die Wahrheit sage. Schmeichelei hast du von mir nicht zu befürchten. Sie sind also wirklich bis zum Hausknecht herabgesunken. Das hat von nun an nicht mehr das Drückende, weil ich ja jetzt dein Hausknecht werde. Sie mein Hausknecht? Na, du wirst doch deinen ehemaligen Prinzipal nicht vazierend lassen. Sie mein... Nein, Sie, das geht nicht. Warum nicht? Alles geht. Ich könnte ja nicht so gehörig grob werden zu Ihnen. Ich hab dir die Höflichkeit nicht verboten. Der alte Respektmacher, das ist unmöglich, dass ich mir von Ihnen die Stiefel putzen ließ. Na, ich bin nicht eifersüchtig auf diese Dienstleistung. Kannst das putzen lassen, von wem du willst. Und außerdem kann ich keinen Menschen zu mir ins Haus nehmen, der sich bereits mehrmalen an mir vergriffen hat. Ah ja, richtig. Ich hab dich ja öfters durchkarpatscht, ja. Aber ich bin nicht unversöhnlich und hab das längst vergessen. Na, ich aber nicht. Bleibt immer eine gewisse Erinnerung. Und hast du alle Sonder besoffen zu Haus gekommen, bist du liederlichst du. Also mit einem Wort, es geht durchaus nicht. Du Elender Parfümeur, Parvenu, hab ich sagen wollen. Deinen Brotherrn von ehemals wolltest du brotlos hinausstoßen? Ah, es gibt schlechte Leute, besonders unter die gewesenen Hausknecht. Du undankbarer Glückspilz, hast du vergessen, dass ich dir immer ein gnädiger Prinzipal war, dass ich dir immer durch die Finger geschaut hab, wann du hast lange Finger gemacht? Keine Verleumdung. Naja, du hast nie was Anständiges gestohlen, du warst nie kriminalfähig, aber du hast alle Augenblick vergessen, einen guten Zettel zurückzubringen und dann hast du wieder das kleine Geld verstrahlt oder sie haben da nicht richtig gewechselt oder du hast ein paar Sechserln verloren mit einem Wort. Du warst ein sanfter Dieb, aber mit der Zeit macht das auch was aus. augenblicklich hinaus. Gut, ich gehe. Aber ich erzähle der Residenz eine Geschichte, wie man Holzhandler wird. Halt, bleibst du! Warum? Die Bevölkerung soll erfahren, dass du mir 3 Jahre, wenn auch nicht immer treu und redlich, so doch gedient hast, dass du dann beim Bankier reichst. Ah, sie werden mir das nicht antun. Wenn meine Frau ist, wäre schrecklich, wenn sie aus einem so entsetzlich guten Haus ist. Sie sollen bei mir als Hausknecht angestellt werden, wenn sie es durchaus wünschen, aber sie schwören mir, dass sie keine Silben... Du bist ein Esel. Hören Sie? Trach du nur, dass du dir immer meine Zufriedenheit erwirbst und du hast nichts zu befürchten. Denn nur im Zorn oder wenn ich in Triebsäufer verfalle, dann blasche ich alles aus. Das ist ein Höhenkerl. Wie ist es denn mit dem Lohn? Wie viel kriege ich denn? Ja, ein Hausknecht hat bei mir 8 Gulden monatlich und die Kosten. Na, du Schmutzian, du hast bei mir 10 Gulden gehabt. Bin ich etwa weniger wert? Was du bist, das bin ich auch, du Lump, du. Also das erbitte ich mir. Sie entwickeln eine Grobheit. Erst entwickeln? Meine Grobheit datiert sich schon von lang her. Ich habe ein historisches Recht, mit dir grob zu sein. Ja, aber Sie müssen doch einsehen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse... Der Historische hat nie ein Einsehen. Übrigens, 10 Gulden Monatslohn und 1 Gulden am Tag Kostgeld, so sind wir in der Ordnung. Zu was Kostgeld? Meine Leute haben alle im Haus... Das geht nicht bei mir. Ich müsst da Auftragung sehen und ich will nicht wissen, wie du dich anfrisst, während ich nur eine Suppe, ein Rindfleisch, ein Zuspeis, ein Möschpeis. Das erregt Empfindungen, vor deren Folgen ich dich bewahren will. 1 Gulden kannst du mir gleich geben. 1 Gulden? Ich habe da nur lauter... Nur lauter 10er-Banknoten. Na, gib halt dann her, kannst du mir sie aufnotieren. Na ja, ist ja wahr. So. Aber halt, die kennt doch allerhand. Gib nur einen her. Sie nehmen sich aber da eigenmächtig. Misstrauischer. Glaubst du, die nimmt er zu viel? Da hast du wieder den 2. 10er. Heb man auf. Musst mir ja doch geben, was ich will. Sonst schaut schlecht aus mit meiner Verschwiegenheit. Das darfst du nie vergessen. Der Schuft ist mein Tod. Und, lieber Muffe, sag's nicht immer du zu mir. Das ist doch nur unter 4 Augen, du Teug. Aber du hast ja ausgehen wollen. Was stehst denn da noch allerweil herum? Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie zufällig mit meiner Frau zusammenkommen, reden Sie nur immer unendlich artig und devot, denn Ihre Nerven gehören der feinen Welt an. Und Sie haben keine Ahnung, was Sie in die guten Häuser für Ihre Nerven haben. Ist schon recht. Schau, dass du weiterkommst. Ein grässlicher Kerl. Plebejer. So reich, so dumm und doch so verheiratet. Der hätte ein zu degotantes Glück gehabt. Aber die Heirat, das ist das Sardinenloch auf die Geigen, von denen sein Himmel vollhängt. Wäre er nicht so reich, hätte sie ihn nicht geheiratet. Wäre er nicht so dumm, hätte er sie nicht geheiratet. So ist aber beides der Fall. Er hat Reichtum und Dummheit gesät. Hat also müssen eine sekante Gattin ernten. Ja, so schafft man sich selber sein Haus Nemesis all zur Privatmarterei und arbeitet so der großen Nemesis in die Hände, damit sie nicht ganz den Kredit der Gerechtigkeit verliert. Na schade, dass mein Äußeres nicht mehr auf Hinterlassung verführerischer Eindrücke berechnet ist. Diese Frau hätte sonst... halt, ein bisschen müssen wir ja doch imponieren. In Haltung und Physiognomie es erraten lassen, dass hier einer auf den Trümmern einer brillanten Vergangenheit steht. Durch stolzes Zugeknöpfeltsein angezeigt, dass man es verschmäht, mit Wäscheluxus zu kokettieren, so gewinnt auch das Herabgekommene einen sympathischen Schimmer. Volants flattern, gestärktes rauscht, ein weibliches Wesen. Sie ist es, das ist die Frau vom Haus. Theater Anossen. 75. Vorstellung im Logenabonnement. Ich war auch einmal halber der Logenabonnent. Ein Buckliger hat mir seine geraden Tag abtreten. Wo sind jene Zeiten? Ein großer Diebstahl. Das ist interessant. Kleinigkeiten werden immer gestohlen. Portemonnaies, Herzensüberlöffeln, Couplets. Es tut einem völlig wohl, wenn einmal was Großartiges geschieht. 200 Dukaten Belohnung für die Ergreifung des Täters, welcher beim Bankier Reichenbach mittels gewaltsamen Einbruchs 20.000 Gulden gestohlen hat. 200 Dukaten. Das wäre kein übles Geschäft, den Täter zu erwischen. Das Kriminal ist Ihre Leidenschaft. Das spricht für eine weiche, romantische Seele. Ich habe die Ehre, meine Gnädigste, Ihnen einen guten Morgen. Gnädigste? Wer ist denn der Mensch? Entschuldigen, hochverehrte Anwesende, aber der Herr Gemahl hat mich eben zu seinem ersten Leibhausknecht befördert. Das stimmt. Das ist ja... der Muffe. Sie kennt mich? Himmel und Erden, sie ist es, die Pompadour. Muss der gerade in das Haus kommen? Ich geniere mich vor ihm in meiner untergeordneten Sphäre. Also so müssen wir uns wiederfinden. Du stehst so hochrot geschminkte und nur als mieselsüchtige Pompadour so unvergesslich kasweiße Künstlerin. Ich dem niedrigen dunkelhäuslicher Knechtschaft verfallen. Du, die stolze Gattin eines vor dir im Staub kriechenden Holzhandlers. Oh Weib, ich wollte, ich hätte dich nie geboren. Gesehen habe ich sagen wollen. Der holt mich für die gnädige Frau. Das lasst sich benutzen. Mein Herr Hausknecht Muffel, Sie werden einsehen, dass in diesem Hause des Bleibens nicht sein kann. So, wenn dieses aber gerade das ist, was ich nicht einsehe, der Herr Gemäuer hat mit mir festen Vertrag geschlossen. Sie werden doch Verträge nicht als etwas hinstellen wollen, was man hält. Lesen Sie künftig in fleißiger Zeitung. Oh, schnöde, auch durch moderne Politik verbumfeite Seele. Bedenken Sie, es ist für Sie ja eine Lebensfrage. Der Großvater meines Gemahls und der Otello haben zueinander du gesagt. Blasch nicht, Peppe. Schonen Sie meinen Ruf. 3 Schritte Distanz. Wenn es herauskäme, dass ich sie geliebt, dass ich sie vielleicht noch immer liebe. Anton, fliehe dieses Haus. Es gibt schlechte Leute, besonders unter die abgedankten Theaterprinzessinnen. Machen Sie mir nicht die Kur, das Stück spüren Sie nicht. Und kommen Sie doch noch einmal aufs Repertoire, so wird es kein Zugstück mehr. Bedenken Sie die Schmach, wenn es herauskäme, ich und ein... Damals waren freilich andere Verhältnisse, aber ich, dein Hausknecht. Was? So spricht ein Weib, die einen Mann hat, der selbst nicht im Holzhandler gewesen ist, die selbst einen Mann hat, der... Dumme Verschnupperei. Genug. Du hast mich nie geliebt. Jetzt sei es meine höchste Wonne, dir lästig, recht unausstehlich lästig zu sein. Sie gehen also nicht. Gut, Barbar, du wirst dran denken. Mir scheint, sie hat mir gedroht, ehe sie sich gedraht hat. Törichte Wurmin, die ich mit etliche mehrsilbige Worte vernichten kann. Die früheren Verhältnisse deines Gatten, dein früheres Verhältnis mit mir, das ist alles so despektierlich, dass ihr zittern müsst vor mir wie Espenläube. Oh, ich will euch ein furchtbarer Hausknecht sein. Die Menschen ins Haus nehmen, ohne mich zu fragen. Sie sind heruntergekommen und mit dir hat's fast immer ein Niesi. Ein Glück, dass du den Mann in seinen früheren Verhältnissen gekannt hast. Ich glaube, zwischen ihm und dem gnädigen Herrn hat's auch ein ganz eigenes Bewandtnis. Der neue Hausknecht hat so was fallen lassen, als ob er Geheimnisse wüsst. Von meinem Mann? Mir ist es so vorgekommen. Siehst du, oh, meine Ahnung. Ich lasse es mir nicht nehmen, mein Mann hat ein Verbrechen begangen. Das wäre zwar schauderhaft, aber großartig! Gedenken Sie sich, wann einmal die ganze Geschichte angehört. Und Sie gehen noch 10 Jahre ins Theater. Und Sie sehen dann, wie das auf die Tat Ihres gnädigen Herrn Mannes verfasste Stück die Räuber von Schiller verdrängt. Es wäre allerdings ein ungeheurer Triumph, aber... Ja, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Diese nachträgliche Glorifizierung entschädigt den erhabenen Verbrecher nur dürftig für die Unannehmlichkeiten, die ihm die Justiz so rücksichtslos bereitet. So, da kann man gewisse tragische Verwicklungen nicht mehr ausdrücken. Ich bin in einer fieberhaften Spannung. Still, man kommt. Ob Schweine kriegt, gleich wird's da sein. Ist nicht mehr nötig. Ich habe schon selbst dafür gesorgt. Na, aber du hast mir doch den Auftrag. Hier steht die neue. Na, meine ist auch nicht alt. Christian, der Gnaden. Also die da, Aha. Auch recht sauber, was jetzt für Dienstboten gibt. Mir scheint, der kokettiert auf mich. Nun, was stehst du so verdutzt? Weißt, ich studiere gerade, was ich jetzt mit der meinigen anfange. Das ist sehr einfach. Du schickst sie fort. Das ist wahr, das ist das Einfachste. Du, da fällt mir aber was Zweifaches ein, was auch nicht schlecht. Es wird doch dann und wann zu viel für eine. Probier mal aus, welche besser kocht. Die andere behalten wir dann mehr fürs Zimmer. Nein, nein. Das tut kein Gut. Oh, konträr, Weiberl. Mir ist es am liebsten, wenn ich die Einzige bin im Haus. Ich werde die gnädige Frau sehr gut bedienen. Und sie soll nicht immer widersprechen, der gnädigen Frau. Ich hab noch was sagen wollen. Ja, ein Hausknecht habe ich auch schon. Oh, ich weiß. Du wirst ihn sogleich wieder fortschicken. Ja, so nimm ich denn die Leute nur zum Fortschicken auf. Schau ihn dann zuerst an. Gar nicht nötig. Er missfällt der gnädigen Frau. Umgeschaut er? Wenn man eine Frau aus einem guten Haus hat, nimmt man keine zugrunde gegangenen Subjekte ins Haus. Ja, aber seine Zeit nicht. Sagen freilich nichts davon. Dass er mal ein großes Materialgeschäft gehabt hat. Dann ein Weinreisender geworden ist. Oder hat werden wollen. Fatal, die wissen alle zwar. Ein Mensch, der noch dazu mit Geheimnissen droht, der preisgeben könnte. Der Satanswuffe plauscht damit. Merkst du seine Verlegenheit? Ja, alle 3 Minuten wechselt er die Farbe. Die gnädige Frau hat sich schön geärgert über euer Gnaden. Jetzt fangt die auch an. Oh, meine Nerven. Komm, Baby, führe mich auf mein Zimmer. Ja, aber Weiberl. Du schickst ihn fort. Und ich gehe zur Tante. So eine Frau muss man gar sanft behandeln. Es geht nicht, dass man immer so schreckt mit ihr. Himmel, 3000. Wann dieses Weib nicht aus so einem übertrieben guten Haus wäre. Der wollte die zeigen, was Nerven sind. Aber so, leider. Der niederträchtige Muffel, der hat sich offenbar Äußerungen erlaubt. Der muss fort, auf der Stelle. Hier, Luisa. Was, du bist schon wieder zu Haus? Ja, mein Geschäft war gleich in Ordnung. Aber Sie? Müsst wissen, was ich inzwischen gemacht habe. Ein Zimmer habe ich mir angeschaut. Ihr Zimmer? Naja, wo heute der frühere Hausknecht geschlafen war. Das ist ein schönes Schaluppen. Da werden wir uns ein anderes aussuchen. In meinem Haus, da muss ich bedauern. Bedauerlicher Greis. Was? Was wollen Sie damit sagen? Nix. Es gefreut mich nur, dass es so viel schlechte Leute gibt. Tochter aus einem guten Haus. Naja. Herr Muffel, meine Frau anbelangen, dulde ich nicht. Ah, da gehört ja Geduld dazu. Gerade deine Frau anbelangen, kommt mir vor, dass du ein Dulder bist. Herr Muffel, ich sehe mich genötigt, Ihnen anzukündigen, dass meine Frau den Antrag auf ihre unmittelbare Entlassung gestellt. Deine leere Kammer da oben hat den Antrag durchgehen lassen, ja. Ich gehe aber nicht. Ich behaupte mich in meiner Stellung. Ja, aber Sabra mit meiner Frau will's aber nicht. Und dagegen kann ich nichts machen. Ach, deine Frau, die lackierte Professorstochter, will's nicht. Also, mein Herr, wenn Sie sich noch einmal unterstellen... So, jetzt soll der Schleier des Geheimnisses einen Riss um einen anderen kriegen und bei jedem eine schauerliche Wahrheit rausschauen. Du bist zwar ein enormer Schafskopf, aber doch teilweise ein guter Kerl und dermalen mein Prinzipal, dem ich einige Hochachtung schuldig bin. Johann, ich muss dich aufklären. Johann, zittere vor der Entdeckung. Ich? Zittern? Meiner Söhne scheint... Ja, du fangst schon. Also wisse, du bist betrogen. Deine Frau ist nicht das, was du meinst. Warum? Sie ist erstens keine Professorstochter. Na, lächerlich. Ich kenne deiner Josephine ihre früheren Verhältnisse. Sie kennen sie? Genau, in einer vertrauten Stunde hat sie mir entdeckt, dass ihr Vater Kölner war. Kellner? Ihre Mutter Wäscherin. Wäscherin? Sie selbst teils Dienstbot, teils Köchin. Schrecklich! Und noch viel schrecklicher, ein Agent... Zugleich Dramaturg und geheimer Talententdecker hat Bühnenbefähigung bei ihr gefunden und hat sie als traurige erste Liebhaberin ans Theater gebracht. Also, Herr Muffe, wenn ich Ihnen alles glaube, aber das glaube ich Ihnen nicht. Aber wenn das sag, sie hat mich als solche geliebt. Traurig aber war, wir waren sogar verlobt. Sie mit Ihnen? Gegenseitig. Dann hat sie es aber vorgezogen, die Treue zu brechen und ist mit einem anderen durchgegangen. Ich weiß nicht, was ein Russ oder ein Engländer, weil es zwei waren. Und bei all dem hat sie mich geliebt. Ihnen? Ja, ich glaube, sie hat das sogar noch in sich, diese Liebe zu mir. Oh, also das müsste man verbieten. Ja, wenn man die Gefühle ganz einfach so verbieten könnte. Oh, Es gibt schlechte Leute, besonders unter die Holzhandlerinnen, die früher beim Theater waren. Du, wenn du sie vor einer halben Stunde gehört hättest, dieses Bitten, diese Beschwörerei, dass ich mich retten soll vor deiner Eifersucht, wenn du es dann gesehen hast, wie sie mir die Backen gestreichelt, den Arm um den Nacken gelegt, du, das war ein bisschen ein Anblick. Und wie also dann... Also ich bringe dich um, alle zwei! Aushalten, Freund, mein Benehmen war reine Kopie des ägyptischen Josef, wie der zu seiner bürokratisch-pharaonischen Verführerin gesagt hat, ich verwerfe dich, ein deutscher Jüngling! Du musst mir einen Mantel kaufen, damit er im Wiederholungsfall als Beweis meiner Unschuld in ihren Händen bleibt. Die Elende. Ja, aber eines ist mir unerklärbar, es ist doch ihre leibhaftige Tante hier. Ja, als ob das eine Kunst war, Tanz haben, einen guten an Tag und das Gewand herleichen, zieht sich gleich auch als Tante. Ja, aber ihre Manier, ihre Bildung. Alles Verstellung. Es ist so arg. Fälschung der Eltern. Herbeischaffung einer künstlichen Tante. Authentische Liebe zum Hausknecht. Schimpf nicht, was selber einer. Ich lass mich scheiden. Recht so, fort mit Schaden. Du sagst schon beieinander, alle zwei. Aber sie werden mir vor Gericht als Zeuge erscheinen müssen. Na, ob, schweren, alles. Du wirst dein Freitra haben, wie ich zu dir halt. Ja, sag du zu der gnädigen Frau, ihren Herrn. Wenn sie aber ins Klare kommt und mir vorwirft, dass so fürchterlich auf mir lastet. Aha. Jetzt kommt das Wahre. Von mir wird sie nie was erfahren. Gegen meine Verschwiegenheit kann man das Grab eine Kaffeegesellschaft nennen. Und sonst weiß es ja kein Mensch, dass du zuerst in der Neigossen mir als Helfer... Erst Helfer, dann Helfershelfer. Oh, und dass du dann erst als wirklicher... Na, um Himmels Willen, Stuhl, erinnern Sie mich nicht daran. Ich wäre ein wirklicher Wurde, es hat als Meisterstück einen umgebracht. Und das weiß ja auch niemand als ich, dass du dann beim Bankier Reichenbach die Schreibstube und die Kasse... Nein, ich bitte in einen Stuhl, wenn jemand... Die haben die Reichenbachschen Götter in Kompanie gestohlen. Eine ganze Bande! Was haben sie gehabt? Nix! Nein, ich bitte, schreit's nicht zu die Wände, haben Ohren! Aber schieb's nicht auf die Wände. Du hast du in die alles zehnmal so stark hören. Das ist schon bei manchen Menschen so, dass sich gerade auf dieses Organ die ganze Entwicklung schluckt. Also, du rührst das jetzt her, ich geh dabei hinaus. Du holst ihr die früheren Verhältnisse vor und so wie sie leugnet, da leidst du. Da erscheine ich dann als Posaunenengel und wir halten im verjüngten Maßstab ein jüngstes Gericht, welches sich von dem Wirklichen nur durch Ausschließung der Öffentlichkeit unterscheiden soll. Ja, entlarven will ich sie. Ein junger Nero will ich sein, der falschen Fäscherin gegenüber. Unglaublich. Es kann nicht sein, sag ich dir. Gnädige Frau, ich hab's doch selbst gehört. Siehst du, mein Zorn wächst und ersetzt die Einbuß an Courage. Pippi, geh sie hinaus. Ich habe mit meiner Frau zu reden. Ja. Pippi, du bleibst. Na, jetzt bald. Im Himmel würde er knacken, da weiß nicht, wem er folgen soll. Was soll das heißen? Das wirst du erfahren, europäische Krokodilie. Geh zum Muffel. Wenn ich dem schmeichel und schäme, du gestehst mir alles. Mann, du wirst meine Frage beantworten. Pepp, du wirst mir Rede stehen. Eins nach dem anderen. Insofern Mann und Weib ein Leib sind, können auch beide zugleich reden. Vor allem, kennst du den Bankier Reichenbach? Reichenbach. Sie weiß alles. Ich bin Matsch. Mann, deine Verlegenheit, deine Verwirrung. Unglücksmensch! So warst du es wirklich, sprich! Ja, wenn du das schon mal weißt. Ja, ich bin's gewesen. Ich habe die Ängsten genug ausgestanden. Es ist also wahr. Oh, ich unglückliches Weib. Ja, aber was ist denn im Grund gar so Entsetzliches dran? Was Entsetzliches dran ist? Frecher Mensch! Und vorher auch schon einmal. In der Neugasse. Ja, da auch. Aber hast du mich weniger betrogen? Man kennt dich durch und durch. Kellnerabkömmling. Wäscherinsprosse. Nervöse Kuchelgrazie. Ambulante Komödiantin. Such's jetzt heraus aus deinem reichhaltigen Repertoire, die Grisneldis, und spüß, bis sich die Ewigkeit zu Tod anniert. Ich lass mich scheiden, auf der Stelle! Himmel, er ist verrückt geworden. Hilfe! Er will mich umbringen! Hilfe! Hilfe! So entlarvt sind noch wenige worden. Der Muffe hat recht. Es gibt schlechte Leute. Ha, wir disputieren's auf der Welt keine Professorstochter mehr an. Erst Johann, alles was recht ist, aber wie mir deine Frau zusetzt, so niedergeschmettert sind noch wenige geworden. Es ist unangenehm, wenn eine Mann so verfolgt mit den Zärtlichkeiten. Geheimnisse, wie soll er von mir wissen, die ich selber nicht weiß? Es gibt kein Geheimnis mehr. Ich habe ungeniert alles gestanden. Was? Na, meine früheren Verhältnisse, dass ich ausgelegt war. Sonst nix? Ja, was denn sonst noch? Ja, ausgelegt, das war ja das Wenigste. Sie hat dich im Verdacht, dass... Man kann's ja gar nicht sagen. Es ist ja zu dumm und die Leute sind zu schlecht. Raus damit ohne. Nee, kommen da auch mit ins Spiel. Sie glaubt, man sagt sowas schwer ohne Umschreibung. Sie glaubt, dass wir beim Bankier Reichenbach auf Teilung Mammon-Possessionalitätsplanierungsexperimente gemacht haben. Sie hält mich für einen Spitzbuben? Es ist ja zu arg. Menschen wie du müssen doch wenigstens ehrlich sein. Zweiter Scheidungskreis. Ich habe deine ganze Biografie als Skizze mitgeteilt, deine frühere Gemeinheit, dein späteres Narrenglied. Sie soll aber zärtlicher geworden. Ich habe schon geglaubt, dass ich mich völlig nicht retten kann. Millionen Himmel, tausend. Jetzt habe ich aber genug. Ich bin Tiger, grimmig gescheckerter Tiger. Jetzt wird der Tiger. Na, das ist noch der größte Übergriff, zu dem jede Gewerbefreiheit verleitet hat. Tiger, da gibt's doch Tiere, die ihm näher liegen. Warum denn in die Ferne schweifen? Raus, elende Heucherin, heraus! Da, schau ihn dir an, diesen Mann, und erblasse! Aber was soll es denn schon wieder? Was will er denn mit der Gstaatzen da? Huffe, reden Sie, Weib, gestehe! Hast du diesen da mit Liebe verfolgt? Er ist übergeschnappt. Aber du irrst dich, du Täter, das ist ja nicht der. Geständnis, Weib, kennst du diesen Menschen? Johann, du fantasierst ja das Restl Verstand aus dem Kopf. Das ist ja gar nicht deine Frau. Was? Aber diese Dame ist mir im höchsten Grad unbekannt. Auch ich habe dieses Individuum nie gesehen. Individuum, keine Schimpfworte, ich war dem sein Herr. Also hat er mich foppen wollen, elender Wicht. Hinaus! Johann, sei sagt gescheit. Er nicht gut zu mir! Lass mich los, sonst erwacht die Erinnerung, dass du mein Hausknecht warst und wann solche Büder lebendig werden. Das ist eine heillose Konfusion! Himmel, was für Geschrei! Oh, das ist die Pompadour, das ist die Aufdringliche, das ist die Königstochter, das ist deine Frau! Die Baby? Unsere neue Köchin? Köchin? Ja. Ich muss jetzt alles aufklären. Ich habe mich beim Herrn Muffel für die gnädige Frau ausgegeben, damit er nicht merkt, wie ich herabgestiegen bin aus der Sphäre, in der er mich hat kennen und lieben gelernt. Ich habe ihr lieben gelernt? Gattin, Engel, kannst du mir verzeihen? Zurück! Denk an die Kasse bei Reichenbach. Ja, die hat ja jeden Tag auskehren müssen, genauso wie die Schreibstuben. Ja, das Verhältnis des Herrn Gemahl zum Bankier Reichenbach war nur ein dienstliches. Genauso wie sein früheres bei mir in der Neigossen. So ist es, Engel. Ich war... Aber ich habe ja längst gewusst, was du früher warst, aber nie darüber gesprochen. Aus Delikatesse. Oh, du delikates Weib. Jetzt hat der sich die ganze Zeit umsonst hinuntergemartert. Nein, was es für Leid gibt unter die Leid. Lassen Sie jugendlichen Leichtsinn für keine Entschuldigung gelten. Pompadour, komm ich dir nicht vor, als ob ich dein Narzis wäre? Und ob ich damit einverstanden bin, du grundgescheiter Engel, du. Ihr beide werdet begreifen, dass ihr früherer Verhältnisse wegen nicht im Haus bleiben könnt. Das begreife ich nicht. In einem etwas ferngelegenen Städtchen werden Sie ein Handelsgeschäft beginnen. Die Herbeischaffung des hierzu nötigen Kapitals wird meine und meines Mannes Sache sein. Ei, jetzt begreife ich. Nur so bist du sicher, dass nichts unter die Leute kommt. Ich bin wieder eigener Herr und das wird meine eigene Frau, insofern sie einen Einäugigen nehmen will. Einäugigen? Ja, offenbar, denn das andere muss ich ja zudrucken über die früheren Verhältnisse. Das ist die Hauptsache. Nein! Der Hauptzug ist, dass auch sonst niemand die früheren Verrötnisse uns übel nimmt. Musik.